So, einen schon wunderschönen guten Abend euch allen. Wir schreiben Dienstag, den 26.09.2017. Es ist 20 Uhr. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zum Team PolGF. Heute am Dienstag nach einer Bundestagswahl, die für uns alle nicht schön war. Okay, fangen wir mit den Präliminarien an. Eröffnet habe ich um 20 Uhr. Wer macht Protokoll? Machen das wieder alle? Gibt es Freiwillige? Es wäre schön, wenn alle mithelfen, aber ich will wohl ein bisschen schreiben. Dann schreib doch wohl ein bisschen. Sitzung eröffnet um 20 Uhr, Alcades. Okay, Moderation mache ich, Aufzeichnung mache ich auch. Damit sind wir beim Organisatorischen. Tensor hat eine Einrede zur Tagesordnung. Und zwar erstens, ich denke, wir sollten das heute zu einer Open-End-Veranstaltung machen. Und zweitens, weiterhin sollten wir uns auf das Thema Wahl und deren Auswertung beschränken. Da frage ich jetzt einmal kurz in die Runde, mache aber darauf aufmerksam, dass ich um 21 Uhr hier raus muss, weil ich muss morgen früh raus. Gibt es sonst noch Menschen, die sich hier zustimmend äußern möchten? Wie schaut's aus bei euch? Also Open End von mir hier aus Niedersachsen geht nicht, weil noch zwei Sitzungen gleich hinterher um 9. NRW genauso. Ich bin der Meinung, wir sollten da nicht vollständig zerfasern, also dass es da nochmal eine Aussprache geben muss, ist unbestritten, aber das jetzt hier sofort unmittelbar zu starten, Tag 2 nach der Wahl, halte ich für nicht unbedingt produktiv, sondern es sollte dann dort einen angekündigten Termin geben, vielleicht im Format Dicker Engel oder ähnliches, wo wir dann so ein bisschen gemeinsam unterwegs sind. Ja, dazu gibt es ja auch schon mal ein Stück Terminfindung. Gibt es Menschen, die das gerne tun möchten, was Tensor vorschlägt? Fragen wir mal so rum, weil bisher habe ich nur dagegen gehört. Also sagen wir mal so, einfach so weiter ist ja auch nicht gerade auf der Tagesordnung, denke ich. Nö, das ist es definitiv nicht. Ich würde mal sagen, wir unterhalten uns schon recht ausführlich über die Ergebnisse der Bundestagswahl und die Finanzen, das was hier halt reingepastet ist von Enavigo, und machen dann aber bitte ansonsten weiter mit den Berichten so vorhanden. Ich sehe, dass Sebulino da ist. Ich denke, er wird auch noch so das ein oder andere zum Wahlkampf erzählen können. Das fände ich dann eigentlich so ganz gut. Und die ausführliche Analyse, da würde ich tatsächlich abwarten, weil ja von Paki und ich weiß nicht wem noch sowieso angekündigt ist, dass es da einen dicken Engel gibt. Wenn ich das als Konsens betrachten darf, dann würde ich jetzt weitermachen. Wenn nicht, sofort schreien bitte. Ich habe eine kleine Frage. Fliegt ihr auch alle 2 Sekunden aus dem Pad? Ja. Ja. Alternativ kann ich melden, du kommst gar nicht erst rein. Ja, war bei mir am Anfang so und jetzt fliege ich alle paar Sekunden raus. Ich kann also gar nichts sehen. Okay, ich kann Dinge sehen und ich hoffe, Enavigo hat es auch vor sich. Wir machen das jetzt einfach mal so. Gibt es zu den bundesweiten Themenwochen irgendetwas? Wenn nicht, nächste Woche. Nein, es gibt nichts Neues, wobei ich denke, wir werden ja ohnehin über die parteiliche Arbeit diskutieren müssen. Inwieweit wir die weiterführen, müssen wir dann auch mal sehen. Okay, dann sind wir jetzt beim Bundestagswahlkampf. Enavigo, dein Mikro. Hallo? Hallo. Heißt also, man kann mich jetzt hören. Wenn es zu doll knarzt und zu schlimm ist, bitte zwischendurch melden. Ja, ich habe jetzt einfach erstmal das super Ergebnis da reingepostet. Ich denke, da gibt es nichts dran zu deuteln und auch nichts dran hin und her zu reden. Interessant ist in meinen Augen, dass es relativ homogen ist, wobei man natürlich sagen kann, dass zwischen 0,36 und 0,6 schon 2,4 Zehntel liegen und 2,4 Zehntel ist dann halt bei 5 Zehntel schon jede Menge, das sind die 50%, aber insgesamt hat es also keine großen Ausreißer nach oben und unten. Ich denke, jeder Landesverband kennt seine eigenen Zahlen. Ich habe die einfach nur noch mal hier reingepostet, damit man das sehen kann. Was man sehen kann noch immer, ist, dass die Stadtstaaten immer noch ganz gut liegen, aber auch die meisten Verluste eingefahren haben. Was man noch sehen kann, ist, dass die großen Länder es relativ schwer haben. Wenn man sich Bayern anschaut, selbst Baden-Württemberg, die eigentlich recht gut aufgestellt waren mit ganz viel Wahlkampf. Ja, okay. Weil ich immer wieder gefragt werde, habe ich in Zeile 79 reingeschrieben, wenn die 5 nicht angetretenen Länder 0,5% bekommen hätten, wäre das Gesamtergebnis auch nur auf 4,38% gekommen, also bezogen auf die Menschen, die tatsächlich gewählt haben in diesen Ländern. Das sind einfach Zahlen, da müssen wir mit klarkommen. Hätte also auch nichts genutzt, wenn wir sagen, wenn wir in allen Ländern angetreten wären, mit diesem Ergebnis nicht. Es hätten da also von diesen Ländern schon welche bei sein müssen, die dann 1,5 oder 1,8% geholt hätten, um die gesamte Partei auf 0,5 zu bringen. Das sind jetzt erstmal einfach nur Zahlen, nur Fakten. Ich denke, das ist mein Vorgehen. Ich werde auch erstmal mich auf Zahlen und Fakten beschränken. Ich habe noch auf der Liste, auf der Mailingliste der Kandidaten eine Umfrage gemacht. Ich freue mich, dass sich da unheimlich viele dran beteiligen, sodass wir da wenigstens mal Fakten sammeln können, um später, also später meine ich jetzt nicht in 3 Monaten, aber nach einer gewissen Zeit doch vielleicht faktenbasierte Lösungswege aufzeigen zu können, wo es hingeht. Dann gibt es natürlich die Finanzierung, die habe ich hier einfach mal so reingesetzt. Da sind die Länder drin und auch ein KV, die diesen Wahlkampf, Bundeswahlkampf unterstützt haben. Dazu kommen natürlich immer noch die Ausgaben der Länder, die zum Beispiel die Plakate gekauft haben, die ihre Streumittel gekauft haben und so weiter. Die Zahlen liegen mir aber nicht vor. Da muss jedes Land selber wissen, was es ausgegeben hat. Ich denke, aber bitte nagelt mich da nicht fest, dass wir 3/4 dieses Geldes ausgegeben haben. Wir haben an den letzten 3-4 Tagen nochmal in Social Media probiert zu investieren. War, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Auf jeden Fall hat es uns gezeigt, wie man das machen muss, wo man das machen muss und wo es vielleicht was bringt. Das sind auch Zahlen, über die wir später mal reden müssen. Ja. Dann habe ich unten hingewiesen auf dieses Frage-Hinweis, Forderungen und Auskotzzeit in diesem Pad auskotzen bitte nicht so deutlich nehmen. Aber ich finde, gerade so eine Wahl verdient auch, dass man mal rentet und mal alles losgibt. Gut, dann, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn Interesse besteht, können wir später an einer kleinen konstruktiven Analyse arbeiten. Das Problem ist einfach, dass ganz wenig Fakten vorhanden sind. Die Zahlen müssen wir uns ziemlich selber besorgen, die da sind. Was wir machen können, sind noch Sachen, die man vielleicht von den guten Landtagswahlen nimmt, wenn man einfach mal wissen will, was für Wähler uns da gewählt haben. Das ist schon wichtig, warum die dann alle gewechselt sind, kann man dann auch feststellen. Gut, dazu habe ich, wie ich gesagt habe, Fragen auf die Kandidaten-ML gestellt. Es wird natürlich jetzt schon unheimlich viel geschrieben. Ich halte da wenig von. Ich habe auch einen kurzen Blogpost gemacht, dass ich einfach denke, dass man sowas sacken lassen muss und dass man sowas besser mit ruhigem Blick angeht, als dass man jetzt aus dem Bauch heraus wieder irgendwelche Dinge macht, weil das haben wir zu jeder bisherigen Wahl, die ich kenne, seit 2010, immer wieder gesagt aus dem Bauch heraus, das ist das, das ist das, das ist das. Besonders natürlich die Wahlen ab Niedersachsen, wo es dann bergab ging. Und dieses aus dem Bauch heraus hat uns ja wohl, glaube ich, nicht sehr weit gebracht. Gut, was da unten noch steht, sind so, dass jetzt rauskommt, sind einfach Ideen zu einer ständigen Wahlkampforga. Das gab es auch schon mal in 2012. Da hat es sowas schon mal gegeben, eine ständige Wahlkampforga. Die ist dann leider aufgelöst worden, auch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Dann, was wir probieren, aber das wird dauern, weil wir ziemlich viel aufgeschrieben haben von der Orga, dass man ein kleines Wahlkampfhandbuch mal rausgibt, wo immer wieder diese üblichen Sachen, Plakate zu spät, Flyer zu spät, Streumaterial zu spät, dass man da wirklich Deadlines setzt. Nur wir hatten diese Deadlines auch. Das Problem ist einfach, wenn diese Sachen nicht eingehalten werden, wir haben keinerlei Mittel, dagegen etwas zu tun. Das ist einfach der Unterschied. So, das ist eigentlich das, was ich hier reingeschrieben habe. Und wenn Fragen da sind oder irgendwas, bitte gerne jetzt. Ja, ich habe schon mal den Bastian am Mikro. Bastian, entstumme dich. Verdammt. Erstmal schönen guten Abend. Ich habe euch erstmal, also ich bin in mehrfacher Hinsicht hier, ich habe euch erstmal ein Ersatzpad aufgemacht, insbesondere fürs Protokollieren, weil der Pad-Server heute jetzt hier sehr instabil ist und so weiter. Ne? Müsst ihr nicht nutzen, könnt ihr aber nutzen. Ich habe eine Frage an den Inavigo, so mal in Vertreter-Vertreter-Funktion. Hier steht was von Beiträgen zum Wahlkampf der Landesverbände. Da fehlt Brandenburg. Ich habe eine Vermutung, warum das so ist. Tatsächlich gibt es immer noch einen stehenden Beschluss, der nicht aufgehoben worden ist. Den würde ich gerne einfordern. Lautet mindestens 3.000. Vielleicht kannst du das der Übersicht halber, damit Brandenburg nicht wieder so blöd dasteht, da noch reinfügen. Und wenn das Geld nicht kommt, will ich das gerne thematisieren, in der mir eigenen Art und Weise. Zum Dritten, zur Hinsicht der Idee der ständigen Wahlkampfordner, um genau zu sein, gab es diese Gruppe BTW im 13 ab 2011. Wir haben also deutlich früh genug angefangen, sehr viel erarbeitet und die wurde aus persönlichen Gründen dann eingestampft. Also das Ergebnis kennen wir da auch. Ich kann ein bisschen Vorlagen liefern. Ich habe keine Angst, ich werde mich nicht daran beteiligen, aber ich kann natürlich eine ganze Menge Vorlagen liefern, wie das so aufgebaut war. Und ich würde es sehr befürworten, wenn das irgendwie in Gang käme. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Okay. Guten Abend. Ich habe Brandenburg mal eingeführt, Bastian, ich schreibe aber dahinter noch nicht bezahlt. Weil ich habe einfach nur die Länder genommen, die auch wirklich bisher bezahlt haben. Du kennst doch Brandenburg. Aber ich bin sicher, das kommt dann. Okay. Weitere? Ich will auch noch kurz was zu der ständigen Wahlkampfordnung sagen, weil ich damals ja auch schon an dieser SG-Wahlengruppe beteiligt war. Ich habe da sogar noch Pads von, ich habe da sogar noch Inhalte von. Das war alles ganz okay. Es hat sich da halt nur vieles wieder geändert. Da hatten wir viel mehr Leute, da hatten wir viel mehr Sachen, da konnte man das anders machen. Mal gucken, ob wir sowas in irgendeiner kleineren Runde mal aufbauen können wieder, um es dann einfach auch möglichst groß wieder zu verteilen. Aber das muss erstmal alles wieder zusammengesucht werden. Ich habe da mal reingeguckt, heute so aus Spaß, heute Morgen, weil wir ja gestern auch mal gedacht haben, wir gucken nochmal über so eine ständige. Auch das ist eigentlich nicht viel Neues, aber was da drin stand, waren zum Beispiel diese Termine, die ich eben genannt hatte. Wir hatten da schon Zeitfenster geschrieben und solche Sachen. Das könnte man vielleicht nutzen. Oder kann das sein, dass Bastian und ich von zwei völlig unterschiedlichen Dingen reden? Das müsste Bastian dann sagen. Ja, ich überlege wirklich, ob wir in der gleichen Gruppe waren. Wir haben ja mal so Grundsatzarbeit gemacht für BTW 32, also rechtliche Grundlagen und so weiter. Da gab es auch eine Marina Kassel, da wurde das auch vorgetragen, kann man sich vielleicht erinnern. Und. Dann gab es aber einen sehr aktiven Piraten, der auch mal im Bundesvorstand war, der das dann alles mit einem großen Federstrich vom Tisch gewischt hat, was wir da in einem Jahr erarbeitet haben. Der weiß es jetzt nicht mehr besser. Ich würde nur vorschlagen, dass wir diese Erfahrung, ob das jetzt zwei Gruppen waren oder eine, ist eigentlich völlig bewusst, dass wir die mit der aktuellen Sicht der Dinge zusammenfassen, das alte Material sichten und da wirklich was mit Nachhaltigkeit als Konzept, Struktur aufbauen und das in der Art und Weise. Das ist auch für alle anderen Wahlkämpfe. Wir haben ständig Wahlkämpfe, immer, mehrfach im Jahr. Summe als Blaupause nehmen kann, dass es einem viel einfacher fällt, das für die Beauftragten das zu machen. Das wäre so meine Idee. Ich habe auch hier wieder gemerkt, dass vieles so beim Null angefangen hat, beziehungsweise mal die Landeserfahrung verwandelt hat, aber nicht die Bundeserfahrung. Vielleicht wäre das ja nur so ein Tipp. Danke. Bitteschön. Jürgen, noch irgendwelche Hinweise dazu? Nein, mir ist schon klar, dass das zwei verschiedene Gruppen sind, aber was Bastian sagt, ist schlüssig. Okay, gibt es dann ansonsten zu dem Thema noch Anmerkungen, Hinweise oder Fragen an Enavigo? Okay, dann machen wir erstmal weiter und das Ausführlichere dann am Ende unter Sonstiges. Das wird heute ja, denke ich, auch relativ schnell gehen. Ja, sorry, eine Frage hätte ich doch. Hat jetzt nur etwas gedauert, bis ich meinen Knopf gefunden habe. Ja, gut, okay. Du sammelst fleißig Daten ein, die man sicherlich auch dann irgendwann mal schön aufbereiten könnte, vielleicht auch aufbereitet erfassen könnte. Und es gibt das Feedback-Pad. Wird das alles nochmal zusammengeführt zu einer weiteren Bearbeitung, idealerweise vor dem Bundesparteitag, deutlich davor? Also von mir nicht. Das Feedback-Pad wird von mir nicht zusammengefasst, das sage ich dir ganz offen. Ich werde probieren, möglichst viel aus diesen Fragen, die ich gestellt habe, noch zusammenzusuchen, zusammenzustellen, aber ich denke nicht, dass das vom Bundesparteitag noch alles passieren wird. Ich werde vielleicht eine grobe Ansicht vom Bundesparteitag sagen, aber das genaue Analyse, die möchte ich auch auf gar keinen Fall alleine machen. Das schaffen wir überhaupt nicht. Das muss man sich sogar im Klaren sagen. Und ich halte nichts davon, jetzt relativ schnell was zusammenzuschustern, was dann hinterher wieder Muster ohne Wert ist. Okay, und dann packe ich vielleicht zur Feedback-Geschichte. Ja. Entschuldigung, ich habe den Sebulino noch am Seil, Mikro. Ja, ich wollte einfach auch nochmal zur Klärung. Gehst du dann nochmal so durch die Wahlkampfbeteiligten durch, so für so Erlebnisse, oder würdest du dann weitergehen? Also prinzipiell gesehen vorgehen. Wir haben jetzt hier den Bericht zum Thema Wahlkampf. Wenn da keiner mehr Fragen und Anmerkungen hat, würde ich erstmal wirklich durchgehen, weil ich denke, dass das recht schnell gehen wird. Und dann das Ausführlichere tatsächlich mit Berichten, mit Erlebnissen etc. Würde ich dann tatsächlich am Ende der Stange machen, wenn wir dann beim Sonstigen sind. Okay. Danke. So, Paki, du hast eine Wortmeldung. Ja, weil es gerade um dieses Feedback-Pad ging. Das hatte der Carsten, glaube ich, einfach aufgesetzt. Und ich habe eben mit Anja telefoniert und wir waren uns beide einig, dass da auch ein paar Sachen drinstehen, die man durchaus als konstruktive Vorschläge sehen kann. Und wir haben uns einfach vorgenommen, in den nächsten Tagen da mal zu sammeln und die wichtigsten Sachen rauszuholen. Okay, dann ist das auch geklärt. Vielen Dank. Ja, geklärt ist das damit noch nicht. Entschuldigung, wenn ich nochmal zwischengehe. Zu sammeln und rauszuholen heißt dann auch irgendwie aufbereitet nochmal anzubieten, oder? Genau. Okay. Ja. Okay, kann ich kurz auch was dazu sagen, wenn ihr wollt? Ja, sagst du mir bitte nochmal einmal kurz, wer du bist? Anja? Ah, du bist das! Ich habe deine Stimme nicht erkannt und auch deinen Nick nicht. Okay, nee, der Grundgedanke war, dass man zwar sagt, die große Aufbereitung braucht Zeit, aber dass man vor dem Bundesparteitag schon mal so ein bisschen, sage ich mal, eine Grundmeinung abfragen kann, indem man aus dem Pad einfach mal so ein paar Grundfragen rauskristallisieren, um einfach mal abzufragen, wie die grundsätzliche Meinung ist. Immer ganz platt gesprochen zum Beispiel zu sagen, hattest du den Eindruck, Plakate war gut oder blöd, oder hattest du den Eindruck, Wahlorga war toll. Einfach mal wirklich so ein paar ganz einfache Fragen, einfach, dass mal jeder so ein bisschen sein Gefühl rüberbringen kann, dass man dann auch mal eine ganz andere Diskussionsgrundlage haben. Unabhängig davon, wie jetzt wirklich die Zahlen sind oder so. Um einfach mal wirklich ganz breit zu fragen, wie ist denn die Stimmung? Okay, vielen Dank. So, weiteres? Ja, danke für die Aussage von Paki, aber auch von dir, Anja, gefällt mir gut. Gut. Okay, habt ihr dann noch weiteres dazu? Das hört sich jetzt nicht so an. Dann gehen wir jetzt mal fix durch. Piratenradio steht sowieso der Werbeblock drin. Es gab eine schöne BGE-Sendung am 22.09. Gibt es irgendwelche Ergänzungen, die du gerne noch auf der Aufzeichnung haben möchtest, Bastian? Ja, nur eine. Ich fand es eigentlich nicht so erfrischend, dass, also die Sendung war sehr schön, aber nicht so erfrischend, dass das Medium für den Wahlkampf überhaupt nicht genutzt worden ist. Mag an mir liegen, dass ich sozusagen der Spiritus Rector bin, aber man hätte sehr viel machen können drüber, wenn man gewollt hätte, zumal das sehr niederschwellig ist. Vielleicht kann man ja da mal drüber nachdenken. Es gab ja auch nicht jetzt irgendwie andere Alternativen, die das gemacht haben, ob man sich das wirklich leisten kann, eine Medienplattform zu ignorieren. Das nur dazu. Okay, gibt es dazu Antworten, Anmerkungen dergleichen? Da hat der Bastian natürlich völlig recht. Ich für mich beanspruche jetzt einfach mal, das nicht benutzt zu haben, obwohl ich sicherlich etwas mit Anja gemeinsam gebastelt habe, was man da hätte vorstellen können, weil ich nicht mal die 3 Minuten Zeit hätte, mich darauf zu besinnen, dass es das gibt und dass die Möglichkeit genutzt werden könnte. Sorry dafür, aber ich glaube, die Auslastung war bei allen sehr hoch. Segulino, du musst nicht immer ans Saalmikro hüpfen, du kannst auch dann einfach sowas sagen. Ich bin der Basis, ne? Nee, du bist Beauftragter. Ach so, Mist. Ja, okay. Nee, ich meine, ich habe ja mein Mandat als Bundesspitzenbeauftragter dann zurückgegeben. Deswegen, hier, Kandidat meine ich. Nee, ich meine, also ich glaube grundsätzlich an Möglichkeiten, die wir hatten, hat es uns im Wahlkampf bestimmt nicht gefehlt, sondern eigentlich geht es in die gleiche Richtung, was du meintest, Masch, sondern es ist letzten Endes immer eine Frage der von Personen und Zeit oder wer sich da den Hut aufzieht, um das nicht dilettantisch, sondern eben vernünftig dann auch eben dann da unterzubringen, dass es dem Angebot dann auch nachher gerecht wird. Also deswegen ist es ja, in meinen Augen wäre das falsch, das so zu verstehen, als ob das Medium an sich jetzt Ablehnung erfahren hätte, sondern wirklich einfach nur der Engpass ist auf einer anderen Seite gewesen, nicht am Angebot, in meinen Augen. Okay, vielen Dank. Dann habe ich noch den Tensor. Ja, also ich kann das auch bestätigen, was der Masch gesagt hat, ne, dass es einfach an der Überlastung lag, dass man diese Dinge gar nicht so richtig wahrnimmt. Ich möchte aber auch noch hinzufügen, dass es ein bisschen falsche Fokussierung ist. Ich war ja bis gestern im Presseteam und dort ist mir halt wirklich dann aufgefallen und auch ein bisschen aufgestoßen, dass man wirklich den Social Media, diesen berühmten Facebook und Twitter immer wieder hinterherhechelt und sich dort alles Mögliche überlegt, was man machen kann, was man wie machen kann und die eigenen Medien eigentlich nicht pusht. Die eigenen Medien nach vorne zu bringen, ist natürlich wirklich ein Prozess, der lange Zeit dauert. Die Zeit werden wir jetzt natürlich auch haben bis zur nächsten Wahl. Und ich denke, wenn wir das nicht tun, in Zukunft immer nur wieder nach dem Althergebrachten schauen, werden wir möglicherweise wieder auf die Nase fallen. Also wir müssen unsere eigene Infrastruktur, wenn wir sie schon haben, dann wirklich auch nutzen. Ich kann auch mal dem Bastian an der Stelle mal danken, ja, aus der AG Energiepolitik, beziehungsweise dem Ableger davon. Wir haben so eine Plattform Energie gegründet mit ein paar Bürgerinitiativen zusammen, wo wir wirklich diese Infrastruktur, die der Bastian dort mit seinen Bonnburger Piraten aufgebaut hat, nutzen, wo sich alle auch positiv darüber äußern, dass das alles eigentlich wunderbar funktioniert. Und ich sag mal, das muss auch irgendwo prinzipiell ein Weg sein, dass man sich da doch ein bisschen selbst was schafft, was man auch selbst benutzt und dann ja vielleicht erst mal zumindest wieder Stammwähler über diese Strukturen an sich zieht. Also über Twitter, über Facebook ist es ja offensichtlich nicht gelungen. Ja, ich war im Presseteam gestern anwesend als Zuhörer. Ist ja klipp und klar gesagt worden, wir hatten dort einen richtigen Hype kurz vor der Wahl. Wir haben so und so viele Follower, wie immer das heißt. wir haben so und so viele Likes und das ist dann durch die Decke gegangen, durch diese Aktion, die wir da gestartet haben. Genutzt hat es uns am Ende nichts. Ja, das ist jetzt so meine Erkenntnis. Vielen Dank. Ich habe den besten... Darf ich dazu was anschließen? Du darfst dazu was anschließen, danach bestenfalls, danach Pascal. Ja, dankeschön. Die Erfahrung haben wir ja auch im NRW-Wahlkampf gemacht. Da ist unheimlich viel, unheimlich intensiv, sehr gut Social Media bedient worden von ganz wenigen Leuten, die sich aber wirklich den Arsch aufgerissen haben und Zahlen bewirkt haben, die traumhaft waren. Also von fünfstelligen Zahlen auf siebenstellige Zahlen hochgepusht. Und das Ergebnis kennt ihr alle. Ne? Also auch da war die Hoffnung, die sich damit verbunden hatte, boah, die Zahlen steigen, Wahnsinn, toll, dann im Wahlergebnis natürlich enttäuschend, was Tensor gerade schon sagte. Okay, bestenfalls. Namen zusammen. Also ich finde auch pirate Infrastrukturen toll, lieber Bastian. Nun bin ich auch aufgefordert worden, ich soll doch mal im Piratenradio mal eine Session machen. Habe ich auch zugesagt. Danach ist aber nichts gekommen. Was hätte ich anders machen müssen? Bastian? Naja, also ich weiß davon nichts. Einfach, ich bin, glaube ich, fast 24/7 sehr gut erreichbar. Einfach anfragen, das ist alles sehr schnell aufgesetzt. Und wir haben ja eine ideale Kombination zwischen Sendeformat und Mumble gefunden. Also an der Technik kann es nicht liegen. Wenn du hier sein kannst, kannst du auch im Radio sein. Das bist du übrigens gerade auch. Ich glaube, du hast meine Frage nicht ganz verstanden. Entschuldigung. Ich bin angefragt worden oder aufgefordert worden, im Piratenradio einen Slot zu machen. Den habe ich auch zugesagt. Und das ist, ich weiß nicht, ob es der Herr Gaul war oder wer auch immer. Aber es war auf jeden Fall einer, der ganz klar mit dem Piratenradio in Verbindung steht. Und wenn ich zusage und dann kommt nichts mehr, dann frage ich mich halt, worüber beschwerst du dich? Ja, aber das ist nicht bis zu mir gedrungen. Also ich meine, wir haben ja eine E-Mail-Adresse und ich habe einen Twitter-Account, das Radio hat einen Twitter-Account, also ich weiß jetzt nicht, worüber dich beklagst. Ich weiß nicht, der Thomas Gaul macht auch Sendeteile, aber der ist jetzt nicht der Spiritus Rector von dem Radio. Insofern, ich will ja auch gar keinen herausheben oder dergleichen. Aber wenn du nicht was weißt und mit mir sprechen ja auch andere, geht das auf einen sehr kurzen Dienstweg. Du hast es immer noch nicht verstanden. Ich habe mich angeboten und du beschwerst dich, dass keiner teilnehmen möchte. Hello? Ja, aber nicht bei mir oder beim Radio, verstehst du? Ich meine, kann ja auch nicht den Bundesvorstand damit irgendwie belegen, wenn der nichts tut, wenn ich den nie anschreibe, sondern ich habe irgendjemand was gesagt. Ich glaube, da bist du irgendwie... Also Leute, ich fürchte, das ist jetzt was, was wir hier nicht mehr klären können. Pascal. Ja, guten Abend zusammen. Ich wollte mich zum Thema Facebook und Social Media noch mal ganz kurz melden. Wir haben sehr viel gemacht, allerdings muss man auch das Verhältnis sehen. Wir haben ein sehr knappes Budget gehabt für die Ansprache über soziale Medien, war ungefähr knapp 10.000, 11.000 Euro. Wenn man sieht, wie viel die anderen Parteien dafür ausgegeben haben, wir haben da teilweise auch nur Restplätze bekommen. Ich sag mal, wir hatten da wirklich ein ganz knappes Budget und von daher kann man, glaube ich, nicht sagen, was gerade gesagt wurde, dass es gar nichts gebracht hat. Aber bei dem geringen Wert ist es nicht spürbar. Dass wir haben schon viel gewonnen an Followern und auch an Reichweite. Das gilt es jetzt allerdings beizubehalten. Da werden wir sicherlich auch in den nächsten Tagen und Wochen auch weiter so aktiv wie bislang Inhalte posten. Darf ich ganz kurz erwidern? Ja. Also zur Richtigstellung, ich habe nicht behauptet, dass es gar nichts gebracht hat. Ich habe gesagt, es hat nicht den erhofften Effekt gebracht. Das sind ja die Fakten. Okay. Ride of Parley. Entstumme dich, mein Sohn. Sag doch mal was. Sag mal was. So, danke. Pascal, nachdem du ja gesagt hast, dass das Budget relativ klein gewesen ist, würde mich natürlich mal interessieren, was wäre denn eine Größenordnung, ab der das dann Sinn macht und ab der man wirklich einen Effekt hat? Oder muss man dann nicht irgendwie einsehen, dass wir da mit den großen Hunden nicht mitspielen können? Naja, also desto mehr, desto besser. Ja. Was heißt einsehen? Also ich meine, mit dem Ergebnis hat ja sowieso keiner gerechnet. Ja. Das ist ja das eine. Ich glaube schon, dass ein kontinuierliches Budget eigentlich sinnvoll wäre, weil wenn Leute, wir können noch so viele Leute haben, denen irgendwie die Seite gefällt, wenn ich jetzt mal von Facebook spreche, wenn aber die Leute nicht mehr interagieren mit der Seite, dann verschwindet sie auch aus der Timeline. Ja, und durch eine kontinuierliche, selbst wenn es eine geringe Bewerbung ist, können wir da mehr schaffen, als wenn wir sehr kurzfristig auch damit wieder ja, versuchen, vor der nächsten Wahl noch schnell ein paar Leute zu erreichen. Das wäre so das, wo ich sagen würde, wo wir uns ja, drum kümmern müssen, dass das irgendwie sichergestellt werden kann, auch wenn es in einem geringen Rahmen nur möglich ist. Nochmal eine Nachfrage. Ich habe jetzt überhaupt kein Gefühl für. Was ist denn ein geringer Rahmen? Nenn mal eine Zahl. Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir so ad hoc nicht beantworten. Also 10.000 Euro, die wir da hatten, ist einfach zu wenig. Ich glaube schon, man müsste da locker ja, 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat für hinlegen, wenn sowas machbar ist. Okay, vielen Dank. Ja, Pavel? Ja, hallo. Ich denke, ein wichtiger Punkt, der ist bei Pascal schon angeklungen, ist, glaube ich, dass wir, egal mit welchem Budget, natürlich eines nur schwerlich rausreißen können. Wenn wir 4 Jahre vorher im Prinzip eher niederschwellig gelaufen sind, dann wird man mit einem muss man schon sehr, sehr hohe Budgets reinnehmen und eine sehr konsequente Kampagne fahren, um so ein Ding dann eben halt hochzupushen und Leute zu überzeugen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch an anderen Stellen, ist, dass wir vielleicht aus der ganzen Geschichte lernen, dass eine Wahl tatsächlich eine Geschichte ist, die in den 4 Jahren vor der Wahl entschieden wird. Sukzessive Arbeit. Wir müssen in die einzelnen, in die Ebene rein und Kontakt mit Leuten halten. Und das können wir, glaube ich, nicht in den 4 Wochen oder 8 Wochen vor der Wahl machen. Jo, okay. Paki hat dann da auch noch Informatives in den Mumble-Chat gepastet. Guckt euch das auch gerne nochmal an. So, haben wir ansonsten noch weiteres zu Pirates on Air? Das hört sich nicht so an. Dann rufe ich mal einmal kurz nach den jungen Piraten. Ist jemand da? Nö, dann sind wir bei den Polgef-Berichten. Alex kann heute nicht. Der hat sich so in der Gruppe entschuldigt. Christos kann heute auch nicht, der hat tatsächlich private Verpflichtungen. Somit haben wir von den Polgefs im Bund heute nichts. Wir sind bei Baden-Württemberg. Michi? Ja, also wir haben Wahlkampf-Endspurt gemacht, wie wahrscheinlich alle anderen auch, und hat leider nicht so viel gebracht. Auch, ich denke mal, der Hauptgrund war eben, dass man in der Öffentlichkeit, in der Presse nicht so vorhanden ist, war, wie man eigentlich sein sollte. Gestern haben wir dann auch in Stuttgart noch auch im Rahmen unserer Organisation auch noch ein bisschen Brainstorming gemacht, aber ich denke auch, dass es ein paar Wochen braucht, bis man auch wirklich dann fundierte Analysen hat. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal keine Aktion, außer BlaBlaCar abhängen. Ja, tief durchatmen, ne? Habt ihr Fragen an Michi? Das hört sich nicht so an. In Bayern war Wahlkampf-Endspurt, wen wundert's, und Wahlpartys in München und Regensburg. Da war ich allerdings nichts zugegen und kann nichts drüber sagen. Ansonsten ist bei uns jetzt auch erstmal nochmal tief durchatmen, sammeln. Dann ist ja am 11. und 12.11. unser Landesparteitag. Da müssen wir auch noch so einiges vorbereiten. Ausführlicheres kommt dann beim nächsten Mal. Damit wären wir, nee, halt, habt ihr Fragen an mich? Damit wären wir dann in Berlin bei Franz Josef. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ich melde mich bei euch von den Azoren. Ich bin jetzt seit einer knappen Woche im Urlaub. Im Anschluss an eine Konferenz hier. Habe natürlich vorher brav Briefwahl gewählt. Dementsprechend kann ich auch nur sagen, soweit ich es jetzt über die Kommunikation online mitbekommen habe, sind jetzt alle sehr im Stress in Berlin, sich die Wunden zu lecken oder aber auch natürlich Delikte des Wahlkampfs, also abzuhängen und so weiter. Es soll jetzt auf zwei Schienen versucht werden, die Menschen zu erreichen. Einmal, indem wir auch uns räumlich Gedanken machen, an welchen Orten, wie und auch in welcher Form, also nicht unbedingt in der Raucherkneipe und vielleicht auch nicht in der Zentrale, wir regelmäßige Treffen veranstalten mit einem gewissen programmatischen Hintergrund. Das fand ich heute eine sehr fruchtbare Diskussion, die wir geführt haben. Die Juppies haben eben auch angekündigt, sie würden gerne in Berlin regelmäßige Treffen veranstalten. Das würden wir dann extrem unterstützen wollen. Ich denke, wir brauchen junge, engagierte Gesichter auf unseren Websites oder in Zukunft auch wieder Listen. Und da arbeiten wir gerade ein bisschen dran, da hinzukommen in Berlin. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Franz Josef? Auch das hört sich nicht so an. Sammelaufruf. Bremen, Hamburg, Hessen, MacPom. Jemand da? Kurze Zwischenfrage. Wird protokolliert? Im Prinzip ja, allerdings nicht im Team PolGev-Pad, sondern in dem Etherpad, das Bastian vorhin verlinkt hat. Lieben Dank. Jedenfalls hoffe ich das sehr. Ich kann irgendwie knappstens was zu Hessen sagen, wenn... Dann sag mal knappstens was zu Hessen. Also wir hatten ja ungefähr 10 Tage vor der Wahl dann die Plakate bekommen aus dem P-Shop. Das war so ein bisschen ärgerlich, dass keine Sibulinos im P-Shop verfügbar waren, obwohl die zur Verfügung gestellt wurden, sodass halt in Hessen vielleicht groß über die, also in vielen Fällen, dann Anja plakatiert wurde, was vor dem Hintergrund Gesichter aufzubauen für die Landtagswahl wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich war. Ansonsten hatten wir die Motive bunt gemischt, Mutti muss nicht alles wissen, oder dann halt eben in Frankfurt dann die Direktkandidaten wie Pavel und mich hatten da auch 500 Stück gehangen. Ich glaube, im Schnitt war es immer so 10% dessen, was die anderen Parteien oder kleineren Parteien hatten. Also auch eine FDP hatte ungefähr 5.000. Und die hatten wir einfach also in die großen Straßen gehängt. Dann gehängt nochmal zusammen dann mit Themenflyern und als den Direktkandidaten und Flyern und den und ein paar Ständen, die wir gemacht hatten. Sonst einfach jetzt, weil es ja im Wesentlichen um die Wahl vorab geht, war dann sehr spärlich, was an Podiumsdiskussionen, was wir hatten. Ich glaube, das hat so ein bisschen uns alle überrascht, wie wenig wieder präsent waren, auch in anderen Zeitungen, die dann berichtet hatten. Aber ich denke, das werden wir da auch später heute nochmal aufgreifen. Geplant haben wir dann im November ein LTW, wo es mit Sicherheit nochmal eine Aussprache gibt und dann auch die neue Vorstandswahl. Okay, vielen Dank. Fragen an Sibulino? Und gut, dann gehen wir noch mal einmal kurz ein kleines Stück rückwärts. Ich habe nämlich mal wieder zu schnell gescrollt und Brandenburg heute mal übersehen. Masch, diesmal nicht du. Bastian, sei doch so nett. Ja, bin ich ja gewohnt. Also vor allen Dingen, weil ich ja hier immer bin. Nein, ich mache mal die Vertretung der Vertretung. Kurze Wahlkampfanalyse, die ist bei uns wirklich kurz. Die Direktkandidaten haben etwas besser als der Bundesdurchschnitt abgeschnitten. Mehr ist da eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ansonsten herrscht hier relativ Ruhe. Aber wir sind ja unverdrossen. Wir schieben gerade den nächsten Bürgermeisterwahlkampf in Fürstenwalde-Spree ist das an. Und die TF-Wahlkampf macht nahtlos weiter. Also wir stellen jetzt nicht einen Dienst ein, weil wir haben Wahlen in 2018, zum Beispiel Oberbürgermeisterwahlen in Potsdam, das ist diese Landeshauptstadt. Und andere bereiten EU und Kommunal bereits für 2019 vor und Landtagswahlen 2019. Wir halten das für, sagen wir mal, schon mittlerweile 2018 sehr sportlich. 2019 müssen wir jetzt anfangen, sonst wird es nichts. Und die Produktion von innovativen Wahlplakaten, nämlich die mit der Beleuchtung, wird angeschoben. Das ist eine sehr interessante Sache. Wir werden euch fluten mit tollen Mustern. Danke. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Damit wären wir jetzt bei Niedersachsen. Adam. Hi, ihr, guten Abend. Wir haben ja Landtagswahl demnächst am 15.10. Also das heißt, nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf oder schon wieder mittendrin eigentlich, volle Kranne. Wir hatten einige Eintritte nach der Bundestagswahl, witzigerweise irgendwie. Oh. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. In Hannover haben wir um die 1% gemacht bei der Bundestagswahl und haben in Niedersachsen weit 1,3% verloren. Das ist weniger Verlust als viele andere, aber trotzdem Verlust natürlich. Nach der Wahl ist eben wieder mitten im Wahlkampf und wir haben halt Endspurt jetzt und natürlich keine großen Begeisterungsstürme über das Ergebnis der Bundestagswahl bei den Piraten und Sympathisanten. Dementsprechend ist die Motivation jetzt für den heftigsten Last-Minute-Wahlkampf natürlich nicht so groß, wie wir es eigentlich erwarten könnten, aber wir tun alle unser Bestes und ja, hoffen halt einfach auf ein besseres Ergebnis. Alles klar, vielen Dank. Fragen? Damit wären wir bei Nordrhein-Westfalen. Masch. Ja, nicht viel zu berichten. Natürlich haben auch hier alle an allen Fronten Wahlkampf-Endspurt gemacht. Wir haben Sonntag alle schwer gelitten und schütteln uns gerade noch, denke ich. Mir geht's zumindest so. Erfreulich waren tatsächlich auch bei uns in NRW einige Eintritte am Sonntag im Tagesverlauf beziehungsweise gestern oder am Tag danach. Ansonsten müssen wir mal gucken, es geht weiter. Wir haben, wie ihr wisst, für die kommenden Vorstandswahlen schon Kandidatenfindungsteam am Start. Auf den Mailinglisten wird jetzt schon diskutiert über die Wahl, die Gründe und so weiter. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, wir werden die nächste Vorstandssprechstunde auch für eine Aussprache in NRW-weit nutzen. Und ja. Wir machen weiter, natürlich, ganz klar. Okay, vielen Dank. Fragen? Damit wären wir in Rheinland-Pfalz. Jürgen? Ja, man kann eigentlich das wiederholen, was die anderen gesagt haben. Natürlich wird auch ein bisschen über die Wahl geredet. Zurzeit ist aber auch sehr viel Tagesarbeit. Was ich damit meine, dass man Plakate abhängt, dass man erstmal guckt, dass man auch die Finanzen ein bisschen wieder in Schwung kriegt und was man so alles ausgegeben hat. Dann werden wir uns, wie eben auch gesagt wurde, langsam vorbereiten auf die Kommunalwahl. Was in einzelnen Orten ganz interessant ist, gab schon gerade am letzten Tag, wo Infostände waren, interessante Gespräche mit anderen Parteien. Und wenn man nicht mit ganz großen Scheuklappen rumgelaufen ist, war uns ja klar, wie ein Ergebnis aussehen soll. Nicht so schlecht, aber wir hatten ja alle wohl nicht mit Superzahlen gerechnet. Aber irgendwo sind andere Parteien eigentlich immer ganz angetan von den Piraten. Das muss man dann auch ehrlich mal sagen. Vielleicht hatten wir auch den Vorteil bei uns in Koblenz oder Rheinland-Pfalz, dass wir auch vorher schon mit den anderen Parteien recht offenes und gutes Verhältnis haben und viel mit denen reden. Und auch mehrere Podiumsdiskussionen hatten, wo man nach den Podiumsdiskussionen, oft gibt es da noch ein Weinchen oder ein Wasser, doch mit den Kandidaten mal redet. Und das ist interessant und das werden wir auch probieren weiter auszubauen. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ja, ich habe direkt eine Frage an Jürgen. Hallo Jürgen. Hörst du mich? Ja, Gernot. Ja, was mich jetzt so wundert ist, welche Zielsetzung habt ihr denn, wenn ihr mit anderen Direktkandidaten oder Bewerbern sprecht mit von anderen Parteien, eine Allianz aufbauen oder nur zu gucken, was gibt es Schwingen? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Zwei Ziele sind relativ klar. Das ist, wir werden mit ein paar Parteien, wird die CDU nicht drin sein, die SPD auch nicht, aber die Linken werden drin sein, die Grünen werden drin sein, sogar die Partei wird drin sein, glaube ich. Wie ich das letztens gehört habe, noch so zwei werden wir wie so eine NGO in Koblenz zum Beispiel Attac nicht mehr existiert und haben wir sowieso von den Piraten eigentlich Attac schon übernommen, wollen das aber nicht alleine führen, haben andere Parteien gefragt und es ist Hilfe da und wir werden also im neuen Jahr in Koblenz Attac neu beleben mit mehreren Parteien zusammen, um einfach auch eine andere Arbeit zu machen. Und da gibt es auch noch eine Gruppe bei uns. Du kennst den unten, glaube ich, das Haus. Ich weiß nicht, ob du da schon mal da warst. Wir haben ja einen Koblenzer Mäzen, der zum Beispiel sehr viel Kulturelles sponsert und da jetzt auch zwei Häuser aufbaut, wo man Räume drin kriegen kann. Und da werden wir auch mit anderen Parteien einfach mal probieren, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und nicht nur als Piratenpartei, sondern als politische Bewegung. Also verschiedene politische Parteien haben wir uns vorgenommen, öfter mal mit den Bürgern zu reden. Wie gesagt, wenn ich Parteien sage, es war zwar die CDU dabei, es werden auch Leute aus der CDU mitmachen, aber nicht da, nicht der Oberbürgermeister oder halt die Oberen, sondern da werden irgendwelche aus irgendwelchen Verbänden in der Stadt mitmachen. Die SPD hat sich bis jetzt noch gar nicht gemeldet, aber auch die werden wir vielleicht mal anschreiben und mal gucken, was passiert. Das ist also so eine Zielsetzung. Wir wollen einfach Gespräche mit dem Bürger führen und zwar nicht nur als Piratenpartei, sondern als politische Menschen. Okay, danke erstmal. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage. Wann ist genau eure Kommunalwahl und müsst ihr Unterschriften sammeln in manchen Orten oder seid ihr überall schon dabei? Unsere Kommunalwahl ist zusammen mit der EU-Wahl. Wir werden fast überall Unterschriften sammeln müssen. Wenn wir nicht irgendwelche offenen Listen mit anderen zusammen machen. Das muss man mal sehen. Das kommt einfach auch mal darauf an, was bis dahin, ja, was für ein Manpower auch da ist. Was wir gemerkt haben, ist, wir haben eigentlich nur, wenn mich nicht alles täuscht, eine einzige Fraktion für unsere Kommunal. Die anderen waren alles Einzelkämpfer und die Einzelkämpfer sind gnadenlos untergegangen. Okay, vielen Dank. So, dann gehen wir mal weiter. Ich hätte hier Saarland und Sachsen. Jemand da? Ja. Ja, dann erzähl. Hallo zusammen. Ich mache heute mal den Klaus. Also ich vertrete unseren Landesvorsitzenden und Paul GF in Personalunion. Also wir hatten natürlich auch Wahlkampf und haben dann auch mit unserem großartigen Team von 2 bis maximal 3 Mann den kompletten Wahlkampf gestemmt, haben dann halt wirklich alles versucht, regelmäßige Infostände gemacht und die letzten beiden Tage vor dem Wahltermin, also den Freitag und den Samstag sogar komplett durchgemacht, haben angefangen morgens um 3 Uhr am Hauptbahnhof in Saarbrücken mit Verteilung von Werbematerial, Taschenwärmer und so weiter, bis zum Samstagabend, der dann mit einem Piratenfest in Merzig geendet ist. Haben also wirklich alles probiert, haben vor allen Dingen unser Landesvorsitzender ist da mit sehr gutem Beispiel vorangegangen und hat da extrem viel Einsatz gezeigt. Ist auch dann tatsächlich bei den Erststimmen als Direktkandidat von Saarbrücken mit dem doppelten Ergebnis der Zweitstimmen, also 1,0%, im Durchschnitt hatten wir 0,5% als Zweitstimmenergebnis, belohnt worden, sozusagen. Das war es so ganz kurz zusammengefasst aus dem Saarland. Ja, vielen Dank. Bist du so nett und korrigierst dann da oben beim Saarland, das ist jetzt in dem Etherpad von der AG Technik, die Zeile 200, nochmal die Kontaktdaten, weil mir da offensichtlich mal wieder die Änderung nicht gelungen ist. Dann kann ich das nämlich, wenn das Pad wieder geht, vernünftig rein-copy-pasten. Alles klar, ich versuch's. Tausend Dank. Ansonsten habt ihr Fragen? Das hört sich ja nun nicht so an. Sachsen hat sich niemand gemeldet. Sachsen-Anhalt, Tensor. Ja, also wir haben leider keine Eintritte, sondern ein paar Austritte. Es waren 2 oder 3 zum Jahresende. Das hat aber wieder mehr mit unserer spezifischen Situation zu tun. Da wird man einfach nochmal drüber reden müssen, inwieweit man da vielleicht noch Dinge abwenden kann durch entsprechende ordnungspolitische Maßnahmen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Vorstand ist aus meiner Sicht im Moment nicht so richtig handlungsfähig, weil der eine Kollege doch mit der Gesundheit ein paar Probleme hat. Und auch an totaler Überlastung leidet und unsere Vorstandsvorsitzende längere Zeit nicht gesehen wurde. Also sie telefoniert zwar ab und zu mal mit dem unserem Schatzmeister, aber wir müssen mal gucken, ob wir am Donnerstag wenigstens eine Vorstandssitzung hinkriegen. Es wird auch dringend noch dieses Jahr dort eine Neuwahl anstehen, um das Problem da zu irgendwie mal zu beheben, wenigstens das Problem. Politische Arbeit, gut, wir haben an der Wahl ja sowieso nicht teilgenommen, ist nicht zu verzeichnen. Das einzig Positive ist für mich erkennbar, dass dieser Schock dieser Wahl ja zumindest auf dieser Mailingliste Nachwirkungen hat, im Sinne von, dass einige jetzt doch versuchen, wieder ein bisschen politische Themen dazu posten und sich nicht, wie das bisher war, ich sag's mal wieder deutsch, gegenseitig anzukacken. Ja, ich meine, wer dort das Forum liest, wird das ja wissen, was da auf Sachsen-Anhalt so reingeschwappt ist in den letzten Monaten. Da ist zumindest jetzt erstmal Stille. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch ein bisschen länger anhält und dass die Besinnung dazu führt, dass man halt doch vielleicht wieder politisch diskutiert, vielleicht mal den einen oder anderen Artikel auch bei uns auf der Landesseite postet oder ein paar Aktionen startet, wenn dann wieder mal was anliegt. Okay. Gut, könnte für den Holger bitte jemand das Pad posten? Danke. Habt ihr Fragen an den Tensor? Auch das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Schleswig-Holstein und Thüringen. Jemand da? Nope. Okay. Damit wären wir bei den Themenbeauftragten. Gernot. Ja, hallo zusammen. Ich habe ja schon reingeschrieben, es gibt nicht viel zu berichten, aber es gab noch eine schöne Abschlussveranstaltung zur BGE 17-Tournee in Potsdam, die sehr gut besucht war. Und es gab ein sehr schönes Referat von der Anke Domscheit-Berg zum Thema Industrie 4.0 und die Folgen auf in der Arbeitswelt. Ich habe die Zusage bekommen von Anke, dass auch die Bilder von ihrem Vortrag bekomme. Das ist allerdings momentan, hat es daran gelegen, 20 MB irgendwie per Mail zu verschicken, ging nicht. Müssen wir jetzt ein bisschen anders machen über Dropbox oder sowas. Ich werde auf jeden Fall diesen hervorragenden Vortrag noch auf YouTube hochstellen. Ich glaube aber nicht, dass ich es noch vor meinem Urlaub schaffen werde. Ja, dann hatte ja schon Bastian angekündigt, es gab eine BGE-Radiosendung bei Piraten on Air und mitgewirkt haben da Jack Arcor und Michael Bernd und Michael Ebner und die Sabine Martini und meine Wenigkeit. Und ja, es wurde dann schon wieder am Schluss angedeutet, wir sollten mit diesem Thema weitermachen. Gut, jetzt lass uns erstmal ein bisschen Abstand nehmen und uns ein bisschen ausruhen nach diesen Wahlergebnissen und so weiter. Und ich bin schon optimistisch, dass wir 2018 auch wieder was Neues auf die Beine stellen werden. Das war's von meiner Seite. Ich habe schon angekündigt, 14 Tage Urlaub, also bis Mittag. Ich werde also nicht mehr die nächsten beiden Male dabei sein bei der Podcast-Sitzung. Und das war's von meiner Seite. Okay, vielen Dank. Ich habe Ride of Pali am Mikro. Ja, ich würde nur grundsätzlich mal interessieren, hast du da einen Kontakt zu der BGE-Partei? Ich habe auch Kontakt zu der BGE-Partei, also Parteibündnis Grundeinkommen, ja. Ich kenne da einige Leute sehr, sehr gut und wir hatten ja auch bei der BGE 17-Tournee auch Referate von Mitgliedern dieser Partei und ja, worum geht's denn genau? Naja, deren Wahlergebnis und überhaupt schon irgendwas gehört. Naja, die sind halt hinter uns. Damit habe ich dann meine Wette verloren. Ich muss also dem Michael Bernd noch einen Kasten alkoholfreies Bier zukommen lassen. Naja, ja, das Ergebnis war zu erwarten. Das hatte ich ja schon im Frühjahr angekündigt, dass die BGE-Partei keine großen Stimmen auf sich ziehen wird. Und das war übrigens auch ein Thema bei der letzten BGE 17-Tournee in Potsdam. Es gab da bis mit Ausnahme der Violetten gab es die Einheit Meinung darüber, dass diese Partei eigentlich dem BGE mehr geschadet hat als genutzt. Ja, das soll ganz kurz Ergänzung. Das, den Schaden fürs BGE ist das eine. Das andere ist nur so als Fun Fact, ich habe mal zusammengerechnet, die Stimmen, die die BGE-Partei hat, gemeinsam mit unseren, wären irgendwie knapp über 0,5%. Also damit jetzt nicht, dass man sagen könnte, die hätten auch uns wählen können. Denn damit hat es auch uns geschadet. Die Frage ist, was man, ja, also nur so im Raum gestellt. Ja, aber du hast ein Wichtiges angesprochen. Also bei diesen ganzen Veranstaltungen, ich werde das auch nochmal näher konkretisieren, aber jetzt nicht heute Abend. Jürgen hat es eben auch schon angedeutet. Es gibt bei vielen Mitgliedern von Parteien der Wunsch, sich doch zu vereinigen, um bestimmte Themen nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das sollten wir Piraten in Zukunft besser fokussieren und verfolgen. Ich glaube, das könnte ein Weg sein, eine ganz andere Art der Politik in die Bevölkerung hineinzutragen. Und wenn wir da so praktisch so ein bisschen, wie soll ich das, Zugpferd spielen, könnte ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft wieder Zulauf bekommen werden. Denn das fehlt eigentlich den Menschen, dass es eine so eine Art Allianz gibt, wo man nicht jetzt eine Partei wählt, sondern wo man sich auf Themen bezieht. Und ich sage, das ist jetzt nicht das BGE allein. Es gibt so wichtige Themen, die behandelt werden müssen. Zum Beispiel auch diese Flüchtlingsproblematik. Ja, also ich wollte, sorry, wenn ich kurz, meinte ich das gar nicht. Ich meine das jetzt gar nicht als auch parteiinterne Themendiskussion, sondern mich würde einfach interessieren, kannst du ja hören, inwieweit dann auch die BGE-Partei sagt, Mensch, hätte man das nicht gemacht, dann hätte man wenigstens in einer anderen Partei da mehr Firepower nachher gehabt. Wenn du so einfach jetzt von der Perspektive der BGE-Partei aus. Ja, das würde ich noch handeln. Also ich werde ja mit den Leuten nochmal sprechen. Aber das kann ich jetzt, wie da die Resonanz ist und was die jetzt momentan davon halten, kann ich jetzt dazu noch nichts sagen. Ja, schöne Grüße an Ron und Arni. Bastian. Ja, das einzige Bemerkenswerte bei der BGE-Partei war doch eigentlich, dass sie ziemlich ruckartig ihre Unterstützerunterschriften zusammenbekommen haben. Da, also jedenfalls, ich glaube nicht in allen Landesverbänden, aber da, wo sie halt angetreten sind zumindest. Die waren in allen Landesverbänden vertreten. Ja, gut, sogar in allen Landesverbänden noch, also für mich ja noch schlimmer. Also nicht, weil das Antreten schlimm ist, sondern dass sie es einfach mal so eben aus dem Stand schaffen. Also für die ist es gar keine Hürde gewesen. Ja, das Bastian, sollte uns zu denken geben, warum das so ist. Ja, Bastian, also ich kann dir das auch ganz kurz erklären, warum das so ist. Es gibt natürlich viele Leute, die das unterstützt haben. Sie fanden das auch gut, dass es die Partei Bündnis Grundeinkommen gibt. Aber das ist noch nicht der Grund, diese Partei auch zu wählen. Denn es gibt viele Leute, die sagen, ja, es ist wichtig, dieses Thema, aber das ist nicht ein Thema, was für mich allein wichtig ist. Sondern es gibt ja auch Rahmenbedingungen und es gibt ja auch andere Themen, die einem wichtig erscheinen. Und das ist eben der Grund, ich glaube, eine Einthemenpartei, die hat überhaupt keine Zukunft, weil die Leute sehen schon, dass Politik nicht aus einem einzigen Thema bestehen kann. Okay, aber ich denke, wir sollten es hier jetzt mal dabei belassen, oder hast du noch was von sehr besonders bleibendem Wert, Sebolino? Ja, ich wollte die Frage von Bastian beantworten. Die haben Geld aufs Problem geschmissen und Leute bezahlt, die Unterstützerunterschriften sammeln. Okay, gut, dankeschön. Wobei wir das auch, weil wir das auch gemacht haben in Thüringen und die BGE-Partei hat einfach wesentlich früher angefangen zu sammeln. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir uns auf Landtagswahlen verlassen haben, dass wir noch 5% bekommen und dann wirklich teilweise erst 2 Monate vor Deadline angefangen haben zu sammeln oder 3 Monate und es war einfach zu spät. Wenn wir einfach in Zukunft schauen, dass wir rechtzeitig anfangen, dass wir wirklich ein Jahr vorher aufstellen und dann eben auch bei rechtzeitig anfangen zu sammeln, dann ist es für uns auch kein Problem. Ja, das hatten wir auch schon öfter. Ich gehe jetzt aber mal weiter in den Themenbeauftragungen, weil uns die Zeit so ein bisschen davonläuft. Da wäre ich jetzt bei der Energiepolitik. Michael. Ja, moin moin, schön mal wieder hier zu sein. Ich war doch relativ viel unterwegs letzte Zeit. Gerne, den Kasten Bier schickst du mir bestimmt per Post, ne? Brief. Ja, letzten Montag, Dienstag war ich nochmal in Berlin, zum einen zu einer Veranstaltung des Bundesverbands Erneuerbare Energien zum Thema Wärme und auch CO2-Abgabe. War ganz interessant als Hintergrund. Informationen, Wissen. Ich habe dann auch noch ein längeres Gespräch mit dem Geschäftsführer vom Bundesverband Erneuerbare Energien, mit Dr. Röttgen, geführt und habe nochmal eine positive Rückmeldung bekommen. Ich war ja meine erste Podiumsdiskussion energiepolitisch hier in Aurich vom Bundesverband organisiert. War die zweite Veranstaltung der Deutschland-Tournee, die der Bundesverband gemacht hat. Und sie haben dann nochmal bestätigt, dass das, was ich da vorgetragen hätte, also die Diskussion doch bereichert hätte, und wir haben da ein ganz gutes Standing. Ich bleibe auch im Kontakt mit dem Geschäftsführer. Dann hatte ich ein Gespräch mit Professor Liebrich vom Umweltbundesamt, Abteilungsleiter im Umweltbundesamt für Klima und Energie. Das war so ein erstes Kennenlerngespräch, dreiviertel Stunde. Sehr nett, sehr offenes Gespräch. Auch kurz zu unserem Energieprogramm. Da gab es jetzt keine große Widerrede zu unseren Vorstellungen. Und wir werden auch in Kontakt bleiben. Und ich hatte noch ein ausführliches Gespräch mit Tina Löffelsend vom BUND, von der BUND-Geschäftsstelle. Sie ist beim BUND zuständig für den Bereich Klima- und Energiepolitik. Da ist jetzt zumindest auch auf Bundesebene, Vorstandsebene sozusagen der Kontakt geknüpft. Wir haben uns auch kurz über Energiepolitik, Positionspapiere des BUND unterhalten, die relativ veraltet sind. Es gibt jetzt wohl gerade eine aktuelle Ausarbeitung, die vom Vorstand noch abgenickt werden muss. Die bekomme ich dann auch. Ich denke, wir daran arbeiten, dass wir in Zukunft mit dem BUND dann noch weiter zusammenarbeiten können. Ist auf jeden Fall schön, dass wir auf Bundesebene jetzt auch den Kontakt haben, hier bei uns in der Region, aber auf Landesebene hatte ich den ja schon. Also insgesamt muss man sagen, dass Bundesverband Erneuerbare Energien, Umweltbundesamt und BUND uns energiepolitisch also jetzt schon auf dem Schirm haben und wir mit unseren Vorstellungen da auch nicht weit weg sind. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ergänzung. Bitte? Ergänzung. Ergänze. Also wir waren als AG Energiepolitik zu einer Veranstaltung der Bundesnetzagentur in Leipzig. Da ging es wieder mal um diesen geliebten Brandenbau. Jetzt vom guten Kontakt zur Bundesnetzagentur zu sprechen, wäre wahrscheinlich verfehlt, nachdem wie die uns dort die Taschen vollgehauen haben und den anderen Beteiligten natürlich auch. Also hier gibt es schon erkennbar erhebliche Differenzen zwischen dem, was die Bundesnetzagentur und das Volk streut und das deutsche Volk und dem, was die Europäische Energiebehörde, also da gibt es so ein, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen soll, Konsortium oder auch eine Behörde, ENSOE. Da gibt es schon Divergenzen in den Daten, die so fast nahelegen, dass man die auch mal von EuGH hat und dann mal ein paar Sachfragen klärt. Das würde jetzt alles hier zu weit führen, aber wir sind da auf jeden Fall dran, dort ein paar Dinge zu tun. Also es geht im Moment darum, diese aus unserer Sicht sinnlosen Phasen zu vermeiden. Also es ist nach wie vor überhaupt nicht möglich, einen Beweis zu erbringen seitens der Bundesnetzagentur, dass diese Phasen wirklich benötigt werden. Im Gegenteil, wenn man jetzt tief gräbt und Daten der Übertragungsnetzbetreiber selber zurate zieht, dann kommt man zu der Erkenntnis, es gibt diese Überlastsituation, die zum Bau neuer Trassen zwingen, gar nicht. In dem Maße, wie das immer behauptet wird. Und wie die rechnen, also das ist wirklich abstrus zum Teil. Ich möchte mich da jetzt gar nicht weiter auslassen. Wenn es zu näher interessiert, müsste einfach in so eine AG-Sitzung mal kommen. Okay, vielen Dank. Eventuell könnte man ja den Termin für die nächste AG-Sitzung auch mal mit ins Pad schreiben. Damit wären wir bei der Landwirtschaft und Annette. Darf ich ganz kurz noch sagen, damit jetzt kein Missverständnis entstanden ist, Bundesnetzagentur ist die vierte Organisation. Also ja, die haben mit deinen nichts zu tun, korrekt. Also, genau, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Gut. Annette, Landwirtschaft. Ja, ich habe nur zu vermelden, dass jetzt der Termin für die Ausstellung steht, den habe ich da reingeschrieben. wie das da weitergeht inhaltlich. Es ist auch geplant, dass Schulklassen einbezogen werden und dass hier die Lokalpolitiker zu einer Diskussionsrunde eingeladen werden. Wenn die Veranstaltung soweit steht, werde ich euch auch mal den Link posten zu dem, was da vorgestellt wird und mehr darüber berichten. Ich denke, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Okay, vielen Dank. Ja, Patrick Breyer tut Darf den... Darf ich kurz? Ungern, aber ja. Ja, du fragst ja normalerweise, ob Fragen sind. Ich habe keine Frage, aber eine Bitte. Kannst du noch mal kurz, weil heute sehr viele in der Mammelsitzung sind, die nicht wissen, um welche Ausstellung es geht, das kurz erläutern? Ja, ich kann noch zwei Sätze dazu sagen. Und zwar ist das eine Ausstellung von über Landwirte aus Schleswig-Holstein, einer aus Bayern, die nach Burkina Faso gereist sind, um zu gucken, wie es dort der Milchwirtschaft geht. Weil mit Milchpulver der afrikanische Kontinent sozusagen geflutet wird und die einheimische Milchproduktion dadurch in den Keller geht. Ist natürlich auch im Hinblick auf die Europawahl nicht ganz uninteressant. Deshalb ist mir das auch wichtig, das Thema zu beleben. Okay, vielen Dank. Michael, kurzer Hinweis, wir sind bereits 5 Minuten drüber. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, deswegen werde ich gerade etwas schneller. Gut, Datenschutz. Patrick Breyer tut Dinge. Digitalisierung, das ist die Anja. Hast du neben dem Wahlkampf Zeit gehabt, irgendetwas zu dem Thema zu machen? Indirekt sozusagen. Ich habe jetzt geschafft, dass wir uns nächste Woche bei einer Veranstaltung des Deutschen Beamtenbundes präsentieren dürfen. Dort ist unter anderem den ganzen Tag über ein Symposium, eine Fortbildung. Und ich werde Teil des Podiums sein, wo dann die Medienvertreter einfach darüber reden, welche, sage ich mal, digitalen Möglichkeiten es gibt zum Thema Bots und Fake News und überhaupt. Und wie die Presse die einfach nutzen kann, wie man da damit, sage ich mal, professionell umgehen kann mit der Problematik. Und werde da auch ein bisschen vorstellen, welche technischen Möglichkeiten es da gibt und wie wir quasi dazu stehen. Und ja, ist einfach mal eine Möglichkeit, wo wir einfach jetzt auch mal uns einen ganz anderen Rahmen mal zeigen dürfen. Also ARD Medienvertreter wird unter anderem auch da sein und ähnliches. Also das wird schon sehr hochrangig dann sein. Sehr, sehr schön. Fragen dazu? Okay. Netzpolitik. René sehe ich jetzt nicht. Der tut also Dinge. Damit wären wir bei Sebulino und den Finanzen. Hattest du Zeit? Bastian ist noch am... Eine ganz kurze Nachfrage zur Annette. Ist das diese Miserio-Veranstaltung, die ich gerade gefunden habe? Ja, genau. Dann, ich wollte nur verlinken, deswegen frage ich nach. Danke. Sebulino. Genau, also über die letzten Wochen gibt es wenig zur AG Finanzen zu sagen. Perspektivisch betrachtet würde ich gern, allerdings auch nicht in den nächsten 4 Wochen, aber dann, sobald ich die Füße wieder runtergelegt habe, gerne ein bisschen den Bundeshaushalt mal abbilden, um dann zukünftig auch die Themenvorschläge oder die Positionen der einzelnen AGs bisher in dem zusammenzuführen, dass man, wie es eigentlich dann auch von einer seriösen 11-jährigen Partei erwartet wird, sich Gedanken darüber macht in Bezug auf Forderungen, wie das Geld ausgegeben wird und an welcher Stelle das gespart wird, weil es einfach, wir haben eine Vorstellung von Zukunft und dazu gehört halt eben auch, wie Dinge umverteilt werden und also Dinge, die nicht vom Himmel fallen, um entsprechend da ein jeweiliges Konzept abzubilden. Ich denke, das schulden wir uns, aber halt eben auch an anderen, die eine gewisse Seriosität von uns verlangen. Und darüber hinaus sind noch so ein paar Bildungsveranstaltungen mit der AG Geldpolitik ausstehend. Die, denke ich, werden dann auch so bis Ende des Jahres hoffentlich durch sein. Okay, vielen Dank. Fragen? Gut, damit sind wir bei Pavel und der Wirtschaft. Ja, ich hatte kurz ja schon was reingeschrieben. Also auch bei mir ist jetzt in den letzten Wochen diesbezüglich nicht besonders viel passiert, eigentlich so gut wie gar nichts. Ich habe jetzt vor, nochmal ein paar Plakate runter zu von den Hängeplätzen zu holen. Und dann haben wir ja demnächst auch noch ein BPT. Da werde ich ein bisschen mit der Akku was zu tun haben. Und ich tue es Gernot gleich und werde die ersten 2 Wochen im Oktober im Urlaub sein und demzufolge nicht anwesend bei solchen Mumbles. Danach bin ich dann aber hoffentlich mit aufgeladenen Akkus wieder voll mit dabei und habe auch schon 1-2 Ideen, die sich so herausbilden. Davon dann aber später mehr. Da freuen wir uns schon mal drauf. Das heißt, wir können dir To-Do's schreiben bis dahin, bis du wiederkommst, ne? Wie bitte? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Wir können ja schon mal eine Liste mit To-Do's machen, bis du wiederkommst. Listen sind eine meiner Lieblingssachen. Die kann man dann entweder abarbeiten oder ignorieren. Aber auf jeden Fall macht man eine Liste und ich bin gespannt. Okay. Die Liste kann aber erst nach dem BBT abarbeiten, weil bis dahin kriegt ja von mir noch Arbeit. Freunde, wir hängen. So gerne ich scherze. Okay. Außen- und Sicherheitspolitik scheint auch nicht anwesend zu sein, tut also Dinge. Bildung, Forschung, Wissenschaft ist entschuldigt. Queer. Da müssen wir sowieso mal gucken, weil soweit ich weiß, hat Michael Melter seine Beauftragung zurückgegeben. Anwesend ist, glaube ich, auch von den Queeraten heute keiner. Machen wir mit der Drogen- und Suchtpolitik weiter. Bestenfalls, komm her. Ja, ich, Namen zusammen, ich versuche es kurz und knackig zu machen. Wie immer haben wir unsere wöchentliche Sitzung. Wir haben uns allerdings heute dann tatsächlich entschieden, das Format ein bisschen zu ändern. Dahingehend, dass wir halt mehr so eine Sprechstunde machen. Das liegt im Zweifel daran, dass sich in Sachen Drogen- und Suchtpolitik bundesweit wenig tut und wir eigentlich gut aufgestellt sind. Ansonsten nehme ich morgen an der Podiumsdiskussion teil und ich mach's kurz. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Danke dir. Was für eine Podiumsdiskussion wird das? Da geht's um Cannabis. Ach, sag an. Das hätte, Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Okay, alles klar. Habt ihr noch Fragen? Alles klar. Damit sind wir bei der Flüchtlingspolitik und Lisa Gerlach, die ich jetzt auch nicht sehe, oder sehe ich einfach, übersehe ich sie einfach nur? Okay, die tut auch Dinge. Damit wären wir jetzt beim Sonstigen. Da steht schon drin, Kandidaten-Mumble-Bundestagswahl. Die Kandidatenseite, Quatsch, Bundestagswahl, was soll denn der Unfug, Bundesparteitag. Und da steht auch schon die Wiki-Seite zu den Kandidaturen drin. Wer hat das reingeschrieben und möchtest du was dazu sagen? Ich hab's gewusst. Ansonsten werden das Mumble natürlich erstmal verschieben, im Zweifelsfall fällt es natürlich frei. Alles klar, vielen Dank. So, ich mache jetzt einfach noch die Informationen, mache dann die offizielle Sitzung dicht und danach gibt's weiter Diskussion. Ich habe noch eine Wortmeldung, eine wichtige Wortmeldung von Paki. Na sprich. Ja, ich war jetzt noch am Organisieren, deswegen ein wenig später in der Sitzung die Ankündigung, dass wir uns morgen Abend um 21 Uhr im Dicken Engel treffen, anwesend werden sein. Die Wahlkampforga, ich hoffe, die Spitzenkandidatin Anja sagte, sie kommt eventuell was später. Teile des UFOs, die es irgendwie packen und natürlich auch wäre sehr schön, wenn die Wahlkampforganisatoren, Wahlkampfmanager der Landesverbände da wären, dass wir auch mal so das ganze Organisatorische und Inhaltliche mal Revue passieren lassen, gucken, was ist schiefgelaufen, dass wir dann auch so ein Protokoll aufschreiben, was wir da ändern müssen. Vielleicht auch im Hinblick schon auf den BPT, aber vor allem auch, was die Zusammenarbeit zwischen Ländern und angeht. Da ist einiges ziemlich schief gelaufen. Das würden wir morgen gerne mit euch besprechen. Auch lieber kurzfristig, weil einige Leute jetzt auf dem Weg in den Urlaub sind. Okay, vielen Dank. Ich kann dir vorab schon mal sagen, dass das mit Bayern wahrscheinlich etwas kompliziert ist. Ich gebe es aber weiter. Okay. Ja, ich kommuniziere das auch nochmal an die Einsforce der Länder. Herzlichen Dank. Okay, dann habe ich hier noch die Informationen. Das übliche Koordinatorenkonferenz trifft sich das nächste Mal am 6.10. Die nächste Marina Kassel findet statt am 26. bis 28.01.2018. Weil 2017 hatten wir schon. Bitte einmal kurz im Protokoll korrigieren. So, dann selbstverständlich, wenn irgendwie was an die SG Presse soll, dann bitte an sg-presse@lists.piratenpartei.de. So, damit wäre es jetzt 21 Uhr und 14 Minuten. Und wir machen jetzt erstmal diesen Teil hier dicht. Ich schließe also die Sitzung, bedanke mich ganz herzlich bei allen Anwesenden, bei allen Zuhörern und bei allen, die hier Beiträge geleistet haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend und im Anschluss hieran können wir ja noch ein bisschen diskutieren ohne Aufzeichnung.